Good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. I'm sure that many of you have heard of the largest church in the world, which was founded and pastored by David Yonggi Cho. Ich bin sicher, viele von euch haben schon von der größten Gemeinde der Welt gehört, die von David Yonggi Cho gegründet wurde und deren Pastor er war. The man who opened the Bible school there, in which Yonggi Cho graduated from and sent him out to ministry. Der Mann, der dort die Bibelschule gründete, wo Yonggi Cho den Abschluss machte und dann zum Dienst ausgesandt wurde. His name was Dr. John Stets. Das war Dr. John Stets. He's with Jesus for a long time. Er ist schon lange bei Jesus. He was one of my mentors. Er war einer meiner Mentoren. I sat at his feet for endless hours. Ich bin unzählige Stunden zu seinen Füßen gesessen. I traveled all over Austria with him as I was his official translator. Ich bin durch ganz Österreich mit ihm gereist als sein offizieller Übersetzer. He lived in my city. Er lebte in meiner Stadt. So I would always go to his house and his wife would cook me the most incredible meal. Ich bin immer zu ihm nach Hause gegangen und seine Frau hat mir die köstlichsten Mahlzeiten zubereitet. And I would sit at his feet, listen for hours and hours and hours and being taught by him. Ich bin stundenlang zu seinen Füßen gesessen und ich habe ihm nur zugehört, wie er mich lehrte. You know, he told me one day. Und er hatte mir eines Tages gesagt. Reinhard, it is so hard to get to stop Korean Christians to lie. Er sagte, Reinhard, es ist so schwierig, koreanische Christen vom Lügen abzuhalten. He lived there for 30 years. Er hat dort 30 Jahre gelebt. And I tell you why it's so hard. Und ich sage euch, warum es so schwierig ist. Because it is part of the culture that it is better to lie than to admit that you don't know something. Weil es dort Teil der Kultur ist, lieber zu lügen, als zuzugeben, dass man etwas nicht weiß. I said, well, what? Ich sagte, was? He said, for instance. Er sagte zum Beispiel, if you're driving down the street, wenn du die Straße hinunterfährst, and you're stopping and you're asking somebody for direction, und du stehen bleibst, um jemanden nach dem Weg zu fragen, if these people have no clue where the places you need to go to, und diese Leute keine Ahnung haben, wo das ist, wo du hin musst, in their culture it's rude to say to you, I'm sorry, I don't know. In deren Kultur ist es sehr schlimm zu sagen, tut mir leid, ich weiß es nicht. So they will lie to you and send you in a completely wrong direction. Dann werden sie lügen und dich einfach in eine komplett andere Richtung schicken. For us, it's absurd. Für uns ist das absurd. Yeah, because that's how, it's not our culture. Weil es nicht so unsere Kultur ist. There are places in India. Es gibt Orte in Indien. I was told that when the people don't kill the child if it's a girl, that they feel guilty. Wo mir berichtet wurde, dass es dort Menschen gibt, die sich schuldig fühlen, wenn sie ein neugeborenes Mädchen nicht umbringen. I was teaching at the Bible school in India. Ich habe in der Bibelschule in Indien gelehrt. And about a Bible school in Africa, where we had a lot of Indian students. Und auch in Afrika, wo sehr viele indische Studenten waren. They have a caste system. Es gibt dort ein Kastensystem. I was rebuked by Bible school students for sitting at the table at lunchtime with other Bible school students. Ich wurde dort von Bibelschulstudenten getadelt, weil ich beim Mittagessen am Tisch mit anderen Bibelschulstudenten gesessen bin. They grabbed me by the hand and say, Pastor, Pastor, you can't eat with them. Sie packten mich am Arm und sagten, Pastor, Pastor, du kannst nicht mit ihnen essen. I said, why not? I like to sit with them. I want to talk to them. Ich sagte, warum nicht? Ich sitze gern bei ihnen. Ich möchte mit ihnen reden. They said, no, no, no, they're from a lower caste. Sie sagten, nein, nein, nein, nein, sie sind von einer niederen Kaste. Shocking to us, isn't it? Das ist schockierend für uns, nicht wahr? To them it's normal. Aber für sie ist das normal. So what happens? Was passiert also? Without us having realized, the world has infiltrated the culture which has infiltrated the Christians. Ohne dass wir realisiert haben, hat die Welt die Kultur infiltriert und somit auch die Christen. And we have to be dead to them. Und wir müssen dem gegenüber gestorben sein. Here's the question. Es geht um Folgendes. Whatever is from the system of this world in your culture, was auch immer vom System dieser Welt in eurer Kultur ist, ihr müsst dem gegenüber sterben. When I go to Austria, wenn ich nach Österreich gehe, I will not bow to the system of this world through the culture. Werde ich mich dem System dieser Welt, das die Kultur beeinflusst hat, nicht beugen. Auch nicht als Österreicher. So I will not bow to this world. Ich werde mich dieser Welt nicht beugen. If I want to live the resurrection life, I have to be dead to the world and the world has to be dead to me. Ich möchte das Auferstehungsleben leben und dafür muss ich der Welt gegenüber tot sein und sie mir. You know, it's interesting. We can make the Bible say anything we would really like it to say. Es ist interessant, dass wir die Bibel sagen lassen können, was wir hören wollen. So we have Bible verses to justify that we are actually very much alive to this world. Wir finden Bibelverse, um rechtfertigen, dass wir eigentlich dieser Welt gegenüber sehr lebendig sind. We can think that we are perfectly right and acting correctly just because our culture thinks it's right. Wir denken, dass wir korrekt sind und uns richtig verhalten, nur weil es in unserer Kultur so gehört. But I want to tell you something. Aber ich möchte euch etwas sagen. The system of this world has nothing to do with the system of the kingdom of God. Das System dieser Welt hat mit dem Königreich Gottes nichts zu tun. I will give you just a simple little clue. Ich werde euch einen klitzekleinen Hinweis geben. Money. Geld. You see, this system of this world has clearly established how money needs to be handled and looked at. Das System dieser Welt hat ganz klar festgelegt, wie mit Geld umzugehen ist. But Jesus modeled something very, very different. Jesus hat aber etwas ganz, ganz anderes vorgezeigt. The apostles modeled something very different. Und die Apostel haben auch etwas ganz anderes vorgezeigt. You know, as I'm sure a lot of you know, ich bin sicher, dass viele von euch wissen, President Kids Care and the School of the Supernatural, dass ich Präsident von Brazilian Kids Care bin und der Schule des Übernatürlichen. And I'm owner of two businesses. Und ich Besitzer von zwei Firmen bin. So do you know how I handle my businesses? Wisst ihr, wie ich meine Firmen leite? Not the way the system of this world tells me to handle them. Nicht auf diese Art, wie das System der Welt es vorgibt. You know, I had a discussion. Ich hatte eine Diskussion. The general manager of our businesses. Mit dem Generaldirektor unserer Firmen. And he said to me, Reinhard, we need to establish something. Und er sagte zu mir, Reinhard, wir müssen etwas festlegen. Like, do we pay the salary of our employee like the way it's correct, or do we pay it by generosity? Zahlen wir die Gehälter unserer Angestellten nach korrekt üblicher Art oder zahlen wir sie auf großzügige Art und Weise? Because I always want to give everybody more than, you know, they're supposed to get paid. Weil ich immer jemanden mehr geben möchte, als sie bekommen sollen. So here's what I said to him. Ich sagte zu ihm Folgendes. I said, listen, my friend. Hör zu, mein Freund. I don't care what the system of this world has established as correct payment. Es ist mir egal, was System dieser Welt festgesetzt hat als korrekte Bezahlung. Es ist mir egal. You know, like, well, this is supposed to be the minimum salary. Wie in etwa, das muss das Mindestgehalt sein. Listen, that's the world. Hör zu, das ist die Welt. Dead to the world. The world is dead to me. Ich bin der Welt gegenüber gestorben und sie mir. So I don't use people to make me successful. Ich benutze keine Menschen, um mich erfolgreich zu machen. It's the system of the world. Das ist das System der Welt. Dead to it. Dem bin ich gestorben. And I will not adapt the things, the system of this world and bow to it. Und ich werde mich nicht dem System dieser Welt anpassen und beugen. Here in Brazil, where we live, hier in Brasilien, wo wir leben, the minimum salary that is established by the government, which is about 1,000 reais per month, ist das vorgeschriebene Mindestgehalt, das die Regierung festgelegt hat, so um die 1,000 reais. I know a lot of Christian businessmen. Ich kenne viele christliche Geschäftsleute. Who? That's what they pay their employees. Die sowas in ihren Angestellten zahlen. Churches, who this is what they pay their employees. Ich kenne Gemeinden, die ihren Angestellten solche Gehälter bezahlen. They justify saying, well, we are paying what's just, what's correct. Und sie rechtfertigen sich, ja, wir bezahlen, was üblich und korrekt ist. What the heck? Was soll das? It's the world, people, the system of this world. We are supposed to be dead to it. Es ist die Welt, Leute, das System der Welt, und wir müssen dem gegenüber gestorben sein. It's funny how we justify so many things we do because we're not willing to embrace the cross. Es ist komisch, wir wollen so viele Dinge rechtfertigen, da wir nicht bereit sind, das Kreuz anzunehmen. The truth is, nobody can live with 1,000 reais a month. Die Wahrheit ist, dass niemand mit 1,000 reais im Monat leben kann. You can survive. Man kann überleben, but not live. Aber nicht leben. Tomorrow we continue. Morgen geht's weiter.